Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Paddy. Hallo Ricky. Paddy. Ja, hallo Paddy. Mensch, heute am Sonntagabend haben wir uns hier zusammengefunden, um ein wenig über UFC 179 zu sprechen und natürlich auch über das ein oder andere, was sonst noch in der UFC-Welt passiert ist. Und deswegen, das sage ich gleich vorneweg, gibt es auch am Dienstag keine MMA-Radio-Ausgabe. Die haben wir praktisch auf Sonntag vorverlegt. Wie geht's dir? Gut. Ich habe heute Nacht sogar ein bisschen die Prelims geguckt. Hab nur den Jorgensen-Kampf gesehen und dann hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Das war mir dann zu spät und war nicht so besonders. Es war extrem spät. Ich habe, als ich heute so ein paar Interviews aus Brasilien angeguckt habe auf YouTube, mehrfach gehört, dass gerade die amerikanischen Journalisten, ich will mal nicht sagen, in den Hals geschoben haben, aber es war oft die Rede davon, dass erst um 4 Uhr nachts die ganze Geschichte durch war. Also das ist eigentlich zu spät. Das wurde übrigens auch von brasilianischen Journalisten gesagt, die gemeint haben, dass der Kampf, der Main Event lief ja im frei empfangbaren Fernsehen, wurde nicht als Pay-Per-View verkauft, Jose Aldo gegen Chad Mendes. Den konnte man praktisch wie so einen alten Henry-Maske-Kampf bei RTL gucken, eben in Brasilien. Das Problem ist natürlich nur gewesen, dass das mitten in der Nacht war. Und ich meine, die Brasilianer sind mit Sicherheit ein Feiervolk und die gehen auch spät ins Bett, aber wenn dann so ein Kampf 4 Uhr morgens erst zu Ende ist, könnte sein, dass das den Ratings nicht ganz so gut getan hat. Sind ja auch Brasilianer, müssen alle nicht arbeiten. Okay. Die müssen, meinst du, nicht arbeiten. Die arbeiten nur für so wenig Geld, dass wir das nicht als Arbeit wahrnehmen. Ah. Ja, da gibt es, glaube ich, den Stundenlohn. Der erste gesetzliche Mindestlohn liegt da, glaube ich, noch bei 4 Cent. Und gibt aber immer noch welche, die darunter bezahlen. Und wiederum Mitarbeiter, die sich darüber nicht beschweren. Das ist das eigentlich Kuriose an der Sache. Nee, aber ich sag mal so, wer wach geblieben ist, der wurde, denke ich mal, beschenkt mit, Dana White sagte es, mit dem besten Featherweight-Titelkampf der Geschichte, der UFC-Geschichte. Dem würde ich übrigens auch so zustimmen. Also ich war mehr als begeistert von diesem Kampf und ich glaube auch, du wirst nicht enttäuscht gewesen sein. Also die Stimmung war super. Ich habe auch mit dem Mainer angefangen zu gucken, weil es ist immer schwierig, sich nicht spoilern zu lassen, bis man den geguckt hat. Dann habe ich den Mainer zuerst geguckt und die Stimmung war wahnsinnig gut. Also die Fans sind richtig abgegangen. Der Kampf war halt spannend, sage ich mal, weil er sehr ausgeglichen war. Es war jetzt technisch nicht das Beste, aber er war verdammt spannend. Sagt man es erstmal kurz, vielleicht hat es ja irgendeiner noch nicht gesehen und will von uns informiert werden. Jose Aldo besiegt Chad Mendes via Decision 49-46 haben alle 3 Punktrichter diesen Kampf gewertet und ja, die Stimmung war hervorragend, lag auch daran, dass sich beide nicht irgendwie erstmal so ein zwei Runden Abtast-Vorkampf geleistet haben, sondern es ging eigentlich direkt zur Sache. Aldo ging mal ganz kurz zu Boden in der ersten Runde, dann ging Mendes kurz zu Boden in der ersten Runde und dann der Aufreger eigentlich schlechthin des ganzen Kampfes, möchte ich fast schon sagen, als Jose Aldo eine Combo angesetzt hat und 2 Treffer landeten, nachdem diese Pausenhupe schon gehupt hat. Und Chad Mendes ging nach dem 2. Treffer fast zu Boden, aber war definitiv schwer angenockt. Wie hast du es gesehen? Ist das, also Dana White hat ja dann gesagt, man hat das in der Halle nicht hören können und das haben auch mehrere Journalisten bestätigt, dass man in der Halle wirklich diese Hupe nicht gehört hat. Wie hast du es gesehen? War das kampfentscheidend letzten Endes? Kampfentscheidend weiß ich nicht, aber das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass er einen Punkt abziehen sollte. Weil, also erstens hätte der Ringrichter, muss eigentlich, wenn die Hupe da läutet, der Hahn, was weiß ich, da umgebracht wird, so hört sich ja an, muss er direkt dazwischen gehen. Und das waren wirklich 2 heftige Treffer. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich hättest du ihm einen Punkt abziehen müssen. Für mich war es kampfentscheidend. Für mich war es kampfentscheidend, ja, weil erstens mal glaube ich, dass das auch nochmal einen Effekt auf den Scorecards hinterlassen hat, wenn du zum Schluss dann noch diesen Schlag da landest. Und bis dahin war die Runde relativ ausgeglichen. Die erste Hälfte der ersten Runde gehörte Chad Mendes, die zweite Hälfte Jose Aldo. Man hat richtig gemerkt, wie er auf einmal die Pace hochgefahren hat, nachdem Mendes da relativ respektlos gleich losgelegt hat. Das Problem ist natürlich für mich dann gewesen, dass in der zweiten Runde Chad Mendes einfach noch nicht richtig klar da war. Also er hat sich da irgendwie durch die zweite Runde durchgehangelt, muss man fast schon sagen. Und Jose Aldo konnte die zweite Runde deswegen relativ easy für sich gewinnen, sage ich jetzt mal. Trotzdem war es natürlich spannend, hast du ja vorhin schon gesagt. Aber ich glaube, dass das schon den Kampf mit entschieden hat. Doch. Ja, und was ich noch sagen wollte zu diesem Ringrichter-Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum Mark Goddard so weit weg stand in dem Moment und nicht sofort dazwischen gehen konnte. Also es gibt nur eine Erklärung. Er selber hat die Hupe auch nicht gehört. Ja, aber er muss doch auf die Uhr gucken. Also ganz ehrlich, eigentlich muss er doch ein bisschen die Uhr, er muss ja schon vorher da sein. Er muss ja wissen, in 2 Sekunden ist Ende, dann muss ich da sein. Du hörst ja das Klappern. Also, ja, deswegen. Mhm. Also das war eine äußerst fragwürdige Situation und es ist schwierig, weil wenn du sagst, du musst ihm einen Punkt abziehen, sage ich mal so, aber natürlich ist der Hauptfehlerpunkt oder die Hauptfehlerquelle war ja eigentlich der Ringrichter, der nicht dazwischen gegangen ist im richtigen Moment. Ich meine, wenn er jetzt dazwischen gesprungen wäre und dann hätte Chad Mendes die Treffer kassiert, dann hätte man natürlich gar nicht drüber reden müssen, dann war es eine unfaire Aktion. Aber so hat Jose Aldo eigentlich aus dem Kampf heraus weitergemacht, bis halt der Ringrichter dazwischen geht. Und jetzt also überlegt immer, Mendes hätte sagen können, nee, ich bin jetzt übelst angewalkt. Ich meine, es macht fast keiner. Aber er hätte doch sagen können, du, ich kann nicht weitermachen, der hat mich gerade so heftig getroffen. Wenn er jetzt ein Arsch gewesen wäre, dann wäre der Kampf einfach mal als No-Contest gewertet worden. Und ich glaube, hätte er das gemacht, und hätte jetzt sich einfach hingelegt und gesagt, nee, ich bin noch nicht fertig, da hätte jetzt keiner groß was gesagt. Das ist die Frage. Wie hätten sie das gewertet? Also, das ist genau der Punkt. Was hätten sie jetzt gemacht, wenn Chad Mendes wirklich total K.O. gegangen wäre und hätte nicht weiterkämpfen können? Eigentlich kannst du den Kampf dann nicht als verloren werten. Andererseits hat er jetzt weitergemacht und hat unter Umständen dadurch den Kampf verloren. Weil, also für mich stand fest in der zweiten Runde, dass Chad Mendes hier nicht klar da ist, sondern dass er sich halt jetzt irgendwie durchhangelt. Und ja, in der dritten und vierten Runde hat er dann wieder ein bisschen bessere Treffer landen können. Vielleicht auch, weil Aldo zwischenzeitlich so ein kleines Tief hatte. In der vierten Runde mal ganz generell gefragt, wie hast du den Kampf eigentlich gewertet? Auch 49-46 oder? Ich habe die ersten drei Runden irgendwie alle gedacht, so kannst du theoretisch 10-10 werten, weil beide ihre Sachen hatten. Ich finde, Mendes hat eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen die Pace vorgegeben und Aldo ist immer explodiert. Also ich habe teilweise gedacht, Aldo fällt gleich um, weil er wieder aussah, als hätte er keine Cardio. Und dann hat er auf einmal ein paar Kombos ausgepackt, ist wieder für 10 Sekunden explodiert. Ich denke, im Nachhinein hat Aldo schon gewonnen. Vielleicht nicht unbedingt mit 49-46, vielleicht eher 48-47. Aber also ich weiß nicht, ich fand ihn sehr schwer zu werten, weil was wertest du mehr, wenn Aldo jetzt zweimal ein Flying Knee auspackt oder wenn Mendes eigentlich so die ganze Zeit doch so ein bisschen die Pace vorgibt, Aldo auch gut im Griff hat? Ich fand's schwierig. Also eindeutig war es nicht. Nee, ich fand auch, dass viele Runden sehr eng waren, aber Aldo hat halt, also für mich sah es im Kampf immer so aus, als ob Chad Mendes viel investiert und Aldo immer die passende Antwort hat. Also Chad Mendes hat teilweise oder ist teilweise großes Risiko gegangen und wurde dafür häufig bestraft. Also häufig hat er sich dann eine Combo eingefangen oder irgendwie ein Knie oder so. Das hat Aldo gut gemacht und wenn es so richtig eng ist, so wie es jetzt in diesen Runden war, in diesen 5 Runden, dann mache ich es immer so, dass ich so versuche, mir zu überlegen, okay, wer hat die erste Hälfte eher dominiert, wer die zweite, und wenn das immer noch nicht weiterhilft, dann drittle ich das auch nochmal gerne. Und am Ende kam ich auch auf dieses 49-46. Also ich kann mit der Decision schon leben, wobei es eigentlich auch egal ist, ob er jetzt 3 Runden gewinnt und dadurch den Kampf für sich entscheidet oder ob er 4 Runden gewinnt. Insgesamt war es ein extrem enger Kampf, der aber auch gezeigt hat, dass Jose Aldo das Maß aller Dinge ist. Also es war ja kein glücklicher Sieg oder so, sondern verdient. Und vor allem, was mich begeistert hat, dass Jose Aldo zum Ende der letzten Runde die Pace nochmal machen konnte und noch ein bisschen Gas geben konnte. Und da sah Chad Mendes schon sehr angeschlagen aus dann zum Schluss. Er hat halt wieder richtig klug gemacht, so wie man ja sagt, hol dir die letzte halbe Minute der Runde. Das hat halt immer den besten Eindruck. Und was mir auch aufgefallen ist, nachdem der Kampf vorbei war, haben sie natürlich sofort Aldo geholt, auf die Schultern gehoben. Und das war für mich ein Zeichen, dass sie selber sich nicht ganz so sicher sind. Weil man macht ja immer, wenn du weißt, du hast den Kampf gewonnen, dann feierst du dich nicht so ab. Weißt du, wie ich das meine? Das machen die ja ganz oft, dass dann die ganze Crew reinläuft und hier und unser Champion. Und ich glaube, die hatten auch ein bisschen Schiss, weil die Runden, wir hatten ja einen irgendwo in den Prelims, war glaube ich ein Urteil, was auch so lächerlich war. Du weißt ja nie der, genau. Der Darren Elkins-Kampf, der alle 3 Runden auf 2 Punktrichterzetteln gewonnen hat und auf einem Punktrichterzettel Lucas Martins alle 3 Runden gewonnen. Du weißt es ja nie. Aber der Kampf war wir haben ja alles, wir haben ja die, es waren Eye-Pokes, es waren Tiefschläge, es war nach der Glocke gehauen, also irgendwie war in dem Kampf alles. Das wollte ich auch noch ansprechen, in der dritten Runde gab es den zweiten Eye-Poke von Chad Mendes, davor hat er auch nochmal einen Fußtritt in Jose Aldos Nüsse untergebracht und da habe ich mir auch so gedacht, ab wann solltest du hier eigentlich mal einen Punkt abziehen, also ich meine ganz klar, es würde den Kampf wahrscheinlich vorentscheiden, aber da sind wir bei so einem Punkt, was das Regelwerk angeht. Ich meine, irgendwo, ja, ich meine, er piekst ihn halt zweimal ins Auge und haut ihn einmal in die Nüsse. Es ist halt. Aber da fand ich, hat der Ringrichter, hat's super gemacht, weil er war dann bei Mendes, hat gesagt, Junge, ich weiß, es war keine Absicht, pass drauf auf, beim nächsten Mal, egal ob Absicht oder nicht, zieh den Punkt ab. Weil man hat ja gesehen, es ist ja nicht Mendes Kampfstil gewesen, dass er darauf gegangen ist. Es war halt wirklich ein Versehen. Und da fand ich sehr gut, dass er gesagt hat, Junge, ich weiß, ist versehentlich, aber beim nächsten Mal gibt's einen Punkt so oder so. Und also das fand ich gut gemacht von ihm. Ja, das stimmt schon. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich bin immer so unzufrieden, wenn es keine klare Linie gibt. Ist, denke ich mal, auch für einen Kämpfer dann schwer einzuschätzen, ab wann muss ich jetzt eigentlich aufpassen? Oder es gibt bestimmt da draußen den ein oder anderen Kämpfer, der so einen Eye-Poke schon auch mal einsetzt, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Ich erinnere mich, glaube ich, bei einer Geschichte war das auch so, dass das, war das in der zweiten Runde, als Chad Mendes diesen Tiefschlag hatte? Ja, ich glaube, so war's. Und dann konnte er sich praktisch nochmal so ein bisschen ausruhen, nachdem er ja in der ersten Runde so schwer zu Boden gegangen ist, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mir so gedacht, das kannst du natürlich auch geschickt dann für dich einsetzen und hat dann einen bösen oder einen schlechten Beigeschmack. Also es ist einfach ein Problem, dass es keine ganz klaren Richtlinien gibt, an die sich die Ringrichter halten. Das finde ich ist ein Problem. Du kannst ja halt nicht unterscheiden zwischen Versehen und Absicht, also im meisten Fall. Wenn ein Kämpfer halbwegs klug ist, er hat ja versucht, glaube ich, Aldo nie in den Magen zu geben und hat ihn dabei in die Nüsse getroffen. Das sieht nach Absicht aus, wenn er jetzt ganz klug ist, klar, kann das auch extra machen. Aber ja, das Bewerten ist halt schwierig. Wenn ihr stellt immer vor, du hast wirklich einen versehentlichen Tritt in die Eier, dann gibt's einen Punkt Abzug beim Drei-Runden-Kampf, dann ist das Ding ja schon fast gelaufen meistens. Ja, das mit den Tiefschlägen, damit kann ich eigentlich noch am ehesten leben, dass sowas mal versehentlich passiert. Aber mit diesen Eye-Pokes ist halt wirklich die Sache. Jeder, der einen Schlag setzt, sollte eigentlich wissen, dass er seine Hände schließen muss. Und ja, dann hast du das Problem nicht mehr. Also die Handschuhe, Wiki, wir brauchen andere Handschuhe. Ja, das ist Skandal. Wo war Joe? Sie entwickeln, haben sie doch immer schon gesagt. Es gibt angeblich schon ein Modell, das aktuell rumgeht, hat Mark Ratner neulich mal erzählt, das jetzt aktuell in den Gyms durchgetestet wird und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, im Großen und Ganzen muss man, ja. Wird schon an Hamstern und Affen getestet. Ja, der ein oder andere Affe ist mit Sicherheit dabei. Da halten wir uns zurück mit. Da kommen wir auch noch zu. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Jose Aldo und Chad Mendes hier der Featherweight Division schon ihren Stempel aufgedrückt haben. Ich glaube, sie sind beide wirklich wie Jose Aldo das schon gesagt hat, der König und der Prinz in der Featherweight Division. Jetzt mal eine Frage, die ja mehr oder weniger im Raum steht. Es gibt, ich sag mal, drei Kontrahenten, die in Zukunft auf Jose Aldo treffen könnten, je nachdem, wie ihre Kämpfe ausgehen. Zum einen Conor McGregor, ganz klar. Und dann natürlich Cub Swanson beziehungsweise Frankie Edgar. Wer von den dreien hat aus deiner Sicht denn die beste Chance, Jose Aldo zu entthronen? Die Frage ist, die ich mir bei Aldo immer stelle, mir kommt das vor, als wenn er von Kampf zu Kampf irgendwie, was heißt unfitter, aber ich fand seine Kombos, die er zum Beispiel geschlagen hat, wenn er dann reingelaufen ist, die waren ja absolut rücksichtslos. Also da hat er der hat sich nicht groß verteidigt, der hat einfach nur, ist er draufgegangen. Und irgendwie habe ich ihn einmal als relativ klugen Kämpfer in Erinnerung gehabt, der dann zwar seine Legkicks platziert, aber irgendwie die letzten Kämpfe kommt es mir manchmal so vor, als wenn er ohne richtigen Plan reingeht. Und ich weiß nicht, Frankie Edgar ist so ein kluger Kämpfer. Und Cub Swanson, ich glaube, wenn er gegen Frankie Edgar gewinnt, nimmt er so einen Hype mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn besiegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Aldo mal ein bisschen schlampig wird. Habe ich irgendwie das Gefühl. Bei der Geschichte mit, dass er da so ein bisschen seine Deckung vernachlässigt, habe ich mir auch gedacht, aber er ist halt so wahnsinnig schnell, dass du kaum die Möglichkeit hast, einen Konter zu setzen, weil wenn du dann aufmachst, kassierst du halt schon wieder den nächsten Schlag, weil er halt fast immer nur mit Kombos reingeht. Und das ist natürlich clever von ihm, dass er da dich so in die Defensive drückt und so gegen dich pusht, dass du ein Problem hast, Konter zu setzen. Und man hat ja auch wieder gesehen, selbst gutes Wrestling, das Herr Chad Mendes zweifelsohne hat, reicht nicht aus, um Jose Aldo zu besiegen. Man hat wieder gesehen, dass seine Takedown-Defense unglaublich stark ist. Und das ist der wirklich Wahnsinn. Entschuldigung, da muss ich mal rein. Das habe ich nämlich mir auch aufgeschrieben. Der Typ, und der gibt sich nicht viel Mühe, der dreht sich ein bisschen und dann steht er wieder. Du kriegst diesen Typen, selbst wenn du den am Boden hast, also wenn Mendes hat ihn ja wirklich nur festgehalten und ganz kurz versucht, die Position zu ändern und Aldo stand sofort wieder. Also du hast keine Chance. Dazu hat auch André Penateris, egal, sein Trainer gesagt, dass die trainieren ja ab und zu mit dem brasilianischen Wrestling-Nationalteam. Und nach 10 Sparring-Runden schaffen es angeblich diese Wrestling, National-Wrestler, wie nennt man die dann? erst dann schaffen sie es, Jose Aldo zu Boden zu bekommen. Also das unterstreicht, wenn der stimmt, natürlich auch nochmal seine unglaublich gute Takedown-Defense. Also das ist echt heftig. Du musst offensichtlich mit ihm wirklich in so ein War gehen und hoffen, dass du ihn irgendwie da annocken kannst, aber selbst Chad Mendes, gute Treffer, und er hat ja Power, das hat er ja bewiesen zuletzt. Ja, wie der aussieht, ist ja ein Muskelpaket quasi für die Division. Aber selbst diese Treffer konnten Jose Aldo nicht zu Boden bringen. Und man muss sich jetzt schon fragen, ob so ein Conor McGregor, also ob da der Hype dann nicht sein Ende finden würde, sage ich jetzt mal. Wenn er auch so jemand. Ja, eh bald beim Deutschen Panzer, das Ende ist doch. Da ist Feierabend. Du lachst, aber ich bin wirklich der Meinung, dass Dennis Seaver keine allzu leichte Aufgabe werden wird für Conor McGregor. Man darf nämlich nicht vergessen, dass Conor McGregor seine Niederlagen alle am Boden kassiert hat, alle durch Submissions. Und Dennis Seaver ist, würde ich sagen, well-rounded, kann was einstecken. Also der wird wahrscheinlich nicht gleich zu Boden gehen, wenn er da so einen leichten Schlag abbekommt wie Dustin Poirier. Und das könnte natürlich dann irgendwie auch dazu führen, dass Conor McGregor vielleicht durch sein, er kämpft ja auch relativ offen, und vielleicht dann ein bisschen verzweifelter wird unter Umständen und somit Dennis Möglichkeiten gibt, einen Takedown zu landen oder selber einen guten Roundhouse-Kick irgendwie zu landen. Ja, Roundhouse-Kick. Vielleicht packt dann aus. Wir müssen mal abwarten. Also nee. So, wenn du das so sagst, ich glaube, dass dann Cub Swanson der Einzige ist, der sich auch denkt, oh scheiß drauf, ich lasse jetzt mal die Fäuste fliegen und guck, was passiert. Dann Frankie Edgar ist, glaube ich, zu klug. Lamas schafft das Gewicht sowieso nie. Ich glaube, dass Cub Swanson, wenn er den Kampf gegen Frankie Edgar gewinnt, ganz interessant werden könnte. Weil ich glaube, dem ist das dann egal. Der kassiert auch mal 3-4, um einzutreffen. Ja, ich sehe auch Cub Swanson, wenn ich jetzt so die letzten Leistungen Revue passieren lasse, als größte Gefahr für Jose Aldo. Man muss ja sagen, Frankie Edgar hat seinen Titelkampf schon gehabt gegen Aldo. War ein guter Titelkampf, hatte auch seine Möglichkeiten, aber er hat ihn nicht gewonnen. Und bei Conor McGregor, ich find's gar nicht schlecht, dass man jetzt nochmal diesen Seaver-Fight macht und danach, wenn er den gewinnt und auch wieder beeindruckend gewinnt, dann kann er gerne gegen Jose Aldo antreten, aber ich glaube nicht, dass Conor McGregor Jose Aldo besiegen kann. Jedenfalls nicht den Jose Aldo, den wir gestern Nacht gesehen haben. Nee, die Division hat Aldo quasi komplett leergefegt. Mendes ist der Einzige, der eine Chance hat, aber nach den 2 Kämpfen jetzt wird es auch dauern, bis der nochmal eine Chance kriegt. Und ob Aldo dann noch sich das antut mit Gewicht machen, und der ist erst 28, ne? Das hat mich auch nochmal geschockt. Das ist jetzt 28, der Typ. Ich freue mich immer noch, oder würde mich freuen, wenn es zum Lightweight-Kampf zwischen Anthony Pettis und Jose Aldo kommt. Das wäre auch nochmal interessant. Das wird nie passieren, die verletzen sich immer so regelmäßig. Ich glaube, die würden sich nicht treffen. Wobei ich glaube, dass Jose Aldo gegen Anthony Pettis wirklich eine gute Chance hat zu gewinnen. Also müssen wir mal abwarten, ob es dazu kommen wird. Ich müsste die beiden mal nebeneinander sehen, so richtig. Also wenn sie dann im Kampfgewicht sind, sage ich jetzt mal. Weil sondern Pettis wirkt schon irgendwie deutlich irgendwie größer, breiter. Also das scheint schon ein Unterschied da zu sein zwischen den beiden. Müssen wir mal abwarten, ob es irgendwann dazu kommt. Mich wundert auch, dass immer gesagt wird, Aldo cuttet ja so wahnsinnig viel Gewicht. Er sieht jetzt beim Kampf eigentlich nie so groß aus, jetzt auch gegenüber Mendes. Ja, war eigentlich, fand ich auch. Also ist natürlich die Frage, hat er Probleme damit, einfach insgesamt Gewicht runterzubekommen? Oder cuttet er wirklich so viel? Ich müsste jetzt natürlich wissen, wie viel hat er heute Nacht gewogen? Im Vergleich zu den Weigh-ins. Ich weiß es nicht, aber da diskutieren wir gar nicht drüber, weil wir es eh nicht wissen. Also von daher. Aber es gibt da definitiv, sag ich mal, die Idee, die beiden gegeneinander antreten zu lassen, Pettis und Jose Aldo. Und ja, also ich hätte nichts dagegen. Ich würde diesen Kampf befürworten. Aber vorher will ich schon noch diesen Cub Swanson-Kampf sehen. Ich hoffe, dass Cub Swanson gegen Frankie Edgar gewinnt. Der könnte nochmal ganz interessant werden, glaube ich. So, was hat man sonst noch? Phil Davis hat Glover Teixeira besiegt. Decision. Ja, das kannst du doch nicht so abwirgeln. Der Kampf war halt kacke. Also ich habe mir aufgeschrieben, für mich sah es aus, als wenn ein Klammeraffe ein Nashorn vergewaltigen will, aber es nicht schafft. Das ist ein schönes Bild. Bild. Das war ja grausam. Und also Phil Davis ist der Albtraum, der ist irgendwie der neue John Fitch. Das ist auch ein Albtraum, dass der Typ reihenweise die Leute besiegt. aber er hat ja überhaupt keine Power im Ground and Pound. Also sein Ground and Pound ist ja wirklich eine Katastrophe. Das ist ja nur aber so er setzt die Schläge. Ja, aber es ist halt, du siehst, dass die nicht groß Schaden machen. Die stören richtig. Zwar, wenn du sie ins Gesicht kriegst, aber... Aber er grindet sich halt in 3 Runden zu so einer Decision und ihm gelingt es, einen hochgelobten Light-Heavyweight-Contender. Also vor einem Jahr hat jeder noch davon gesprochen, dass Glover Teixeira möglicherweise ein ernstzunehmender Gegner für John Jones ist. Jetzt nach dem John Jones-Kampf und nach dem Phil Davis-Kampf muss man definitiv sagen, dass Glover Teixeira in einer anderen Liga, und das ist negativ gemeint, spielt eigentlich. Und sah sehr schlecht aus. Er sah sehr schlecht aus. Ich fand, Phil Davis hat viel gelernt aus dem Anthony Johnson-Kampf. Also ich war beeindruckt davon, wie er wirklich da Glover Teixeira immer wieder unter Druck gesetzt hat. Und auch clever, sag ich mal, dieser... Also Glover Teixeira hat ja immer nur auf diesen einen Schlag gewartet. Die ganze Zeit. Und da habe ich mir gedacht, was soll das? Also er muss doch hier irgendwie so ein bisschen seine Angriffe anders timen. Und er hat ja nach dem John-Jones-Kampf auch immer wieder gesagt, ich habe zu wenig versucht, ich habe immer nur auf diesen einen einzigen Punch gewartet, um John Jones Schaden zuzufügen. Und genau das macht er jetzt gegen Phil Davis auch. Und ja, so kannst du natürlich keinen Kampf gewinnen. Ja, und vor allem, er hat ja teilweise sogar dann auf dem Boden noch ganz gut abgewehrt. Und dann dreht er sich um und gibt ihm, glaube ich, 5 oder 6 Mal komplett frei den Rücken, wie er da wegrennen will auch. Also das habe ich nicht verstanden. Dann versucht er sich da rauszukämpfen und dann dreht er sich auf den Bauch. Und wenn der Phil Davis erstmal den Rücken gibt, dann ist doch sowieso vorbei. Ja, das war auch merkwürdig, ja. War echt bescheuert. Aber vielleicht das einzige Highlight war doch nach dem Kampf. Ja, da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber vielleicht war es auch so, dass Glover Teixeira einfach über seinen Zenit jetzt hinaus ist. Dass er praktisch seinen Peak so mit dem Bader-Kampf hatte und das auch so das Level ist, auf dem er sich praktisch halten kann. Und dass er jetzt dieses Level nicht überschreiten kann. Er selber wird auch nicht jünger. Dazu kommt noch, dass sein ganzes Trainingscamp diesmal bei sich zu Hause in Connecticut war. Er hatte vielleicht nicht die Top-Leute, mit denen er trainieren kann. Das glaube ich auch, weil es wurde, also viele Kämpfer sagen, dass du wenn du dich auf einen Kampf vorbereitest, sollst du irgendwo trainieren, wo du nicht zu Hause bist, wo du dich irgendwo fühlst, weil wenn du dein eigenes Gym hast zu Hause, ich glaube nicht, dass du dann so gut trainierst, wie als wenn du irgendwo anders bist, wo du richtig gepusht wirst. Das kann ich mir vorstellen. Und du musst ja so sehen, da sind Leute, die du bezahlst, ja, und die werden natürlich einen Teufel tun und sagen, du bist ja echt eine Pfeife hier, also du kriegst ja überhaupt nichts zusammen, sondern die werden natürlich dir eher nach dem Mund reden. Ja, und das habe ich aber auch. Ich habe das nämlich, als ich dann gestern die Vorberichte gesehen habe, mir auch gedacht, ich so, ob das was bringt. Und irgendwie war er auch so ganz, er ist ja eh so eine Tranchüte, finde ich. Also so vermarktbar ist der Glover ja nicht so pralle. Und das war so, ja, ich trainiere jetzt zu Hause und da habe ich meine Ruhe und ich baue hier ein Häuschen und ich mache da ein bisschen was. Also ich weiß nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich war auch so, habe mir auch so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist das nicht der nötige Ernst, den man braucht, um so einen UFC-Kampf zu gewinnen. Aber du hast gerade eben schon was angesprochen, was natürlich denkwürdig war. Und ich glaube, hau mal raus. You always got to bet on black. Also was er da gerissen hat, ich weiß nicht, der war doch total auf Drogen in seinem Interview, oder? Du meinst, ja, nur Scheiße gelabert. Du meinst die Herausforderung in Richtung Anderson Silva, die keiner so richtig verstanden hat. Ich bin kein Killer, aber ich habe sie ja alle fertig gemacht. Von Phil Davis reden wir, muss man dazu sagen, der im Post-Fight-Interview gesagt hat, im Endeffekt, wie du es schon richtig angedeutet hast, er möchte nicht als Killer verstanden werden, aber alle nennen ihn den Brazilian Killer und es gibt nur noch einen Brasilianer, der über allen steht sozusagen und das ist Anderson Silva und alle so in der Halle und auch ich zu Hause habe mir so gedacht, was ist denn mit Anderson Silva? Das ist in die Luft gegriffen, total bescheuert. Das Publikum hat sich ja null interessiert für den Quatsch, den er da labert. Silva hat dann auch wieder sein lustiges Gesicht gemacht, also es war ja total katastrophal. Ja, das ging gar nicht und man muss dazu sagen, dass auch bei der Post-Fight-Press-Conference Phil Davis wieder irgendwie Zeug gelabert hat, das war ein bisschen komisch, ich erinnere mich noch an den Conference-Call, den es mal gab, als er mit John Jones so ein bisschen Trash-Talk starten wollte, das war schon komisch, also bei Phil Davis sieht so aus, als ob der einfach nur Kämpfe bestreiten sollte, die nach Möglichkeit verlieren sollte, damit wir den Quatsch nicht mehr ertragen müssen. Aber er setzt sich auf jeden Fall jetzt mal in den Light Heavyweight Rankings oben fest. Und ich bin mal gespannt. Nächster Gegner, vielleicht Ryan Bader, sowas in der Art, könnte ganz interessant werden für ihn. Ja, aber bin mal gespannt. Vielleicht gibt's auch noch mal den Rückkampf gegen Rashad Evans, den er ja damals umstritten verloren hatte. Auch das würde vielleicht Sinn machen. Den Gustafsson-Kampf kann man noch mal wieder auflegen. Die ja, trainieren doch zusammen, oder nicht? Die trainieren doch nach dem ja, du hast recht. Zusammen trainieren und sonst, er ist in der Division nichts. Er wird jeden Neuen, der vielleicht mal mit Vorschusslorbeeren dahin kommt, wahrscheinlich richtig zu schaffen machen, weil er halt, er ist einfach mega gut und er ist so ein bisschen im Nichts. Für ihn ist es, ja, der Anthony-Johnson-Kampf hat ihn eigentlich ins Niemandsland zurückbefördert und der Teixeira-Kampf hat, ich habe ja meine Rankings heute schon abgegeben, hat eigentlich nur dafür, jedenfalls aus meiner Sicht, gesorgt, dass er Plätze gut macht und Teixeira überholt. So, aber er spielt trotzdem nicht in der Liga von Rashad Evans, John Jones, Gustafsson und Cormier. Eigentlich müsste er jetzt versuchen, diesen Rashad Evans-Kampf nochmal zu bekommen, den sozusagen dieses Rückmatch oder diesen Rückkampf nochmal zu bekommen, um sich dann zu beweisen, weil dann könnte er unter Umständen natürlich einen Sprung nach vorne machen, weil man weiß ja auch nicht, was mit Anthony Johnson passiert, was da jetzt rauskommt mit seiner ja, mit seiner Schlägereigeschichte, möchte ich mal sagen. Also auch das ist ja noch so ein bisschen, hängt noch so ein bisschen in den Seilen, möchte ich mal so. Und danach so hast du, was hast du? Du hast Henderson und Huber noch in der Rangliste, was aber auch schon, ja. Also du hast die, also du hast Gustafsson, Jones und Cormier, Evans vielleicht mit Abstrichen noch und danach ist gar nichts. Und Evans würde gern den Gustafsson-Kampf haben und die UFC versucht es auch irgendwie möglich zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Phil Davis jetzt als nächstes auf Ryan Bader trifft und ja, dann sehen wir mal weiter, was dann noch so kommt. Fabio Maldonado besiegt Hans Stringer. Sorry, ich muss aber noch zwischengerichten. Hast du zufällig, weil ich die Prelims geguckt habe, im Studio haben die diesen Kampf besprochen. Dann waren ja Dominic Cruz da und Daniel Cormier. Ja. Und dann wurden die beiden gefragt, wie der Kampf ausgeht. Und dann meinte Dominic Cruz, ich hoffe, dass Teixeira verliert und Phil Davis dann gegen den Gewinner aus dem Titelkampf kämpft, weil ich glaube, wenn Cormier gewinnt, dann wird Phil Davis Cormier auf jeden Fall besiegen. Und Cormier stand neben ihm. Und da habe ich mir gedacht, hat er ihm das jetzt echt gesagt, obwohl er neben ihm steht? Also, ja, das habe ich auch mitbekommen. Das fand ich auch lustig. Also, das, grandios, ey. Die beiden geben sich ja sowieso immer so ein bisschen und DC hat dazu auch schon mal so gesagt, dass es so ein internes, so ein kleines Spielchen ist, weil Dominic Cruz nimmt wohl alles immer extrem ernst und selbst dieses kleine Spielchen, das sie da gespielt haben, ist ihm ganz wichtig zu gewinnen. Also es ist halt so ein Typ, es gibt für ihn keinen zweiten Platz, er muss jede Competition gewinnen und das hast du auch gemerkt, wie er gesagt hat, okay, jetzt muss ich hier einen raushauen, um die Geschichte für mich zu holen. Ganz kurz, falls einer nicht gesehen hat, sie haben so ein Spielchen gemacht, dass man hat drei Kämpfe gegeneinander gestellt und Daniel Cormier und wie heißt er? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Dominic Cruz mussten jeweils Argumente bringen für den Sieger, den sie in diesem Kampf sehen. Also und der die besten Argumente hatte, der bekommt dann einen Punkt. Und es gab halt drei so Aufeinandertreffen und am Ende stand es 1-1. Dann gab es die letzte Paarung, die sie durchgesprochen haben. Und da ist Dominic Cruz so ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen, so möchte ich es mal sagen. Aber war ganz lustig, das stimmt auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Maldonado, wie gesagt, besiegt Stringer via TKO in Runde 2. Ja, an und für sich, die erste Runde war zum Vergessen. Sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist Stringer eigentlich. Ja, das war eine gute Runde für Stringer, weil er es geschickt gemacht hat. Weil er halt einfach gewusst hat, okay, ich kann nicht mit Maldonado boxen. Maldonado gehört mit zu den besten Boxern in der UFC. Aber das Problem für Stringer war halt einfach, er hat auch kein gutes Ground Game. Und das brachte ihn halt dann in die Situation, dass plötzlich Maldonado auf ihm drauf saß und ihn bis zum Ende durchgepuncht hat. So kann man das sagen. Also Maldonado sah für mich aus, als wenn er seit 3 Wochen nicht vom Sofa aufgestanden wäre. Aber dann mal reingegangen. Also auf ihm saß, sein Ground Pound war ja super. Also von der Variation, dann in den Magen, wieder ins Gesicht. Also als er einmal oben war, das war Wahnsinn, das war super gut. Ja, also, muss man. Schaden. Also Maldonado wird mit Sicherheit keiner sein, der für Furore sorgt im Light Heavyweight. Das glaube ich irgendwie nicht, auch wenn er immer wieder gute Siege für sich verbuchen kann. Aber ich glaube, um wirklich mit den Top-Leuten mitzuhalten, ist sein Boxen dann nicht gut genug. Und das Ground Game ist auch nicht gut. Oder nicht ganz so gut, ja. Und jetzt hat er halt gegen Hans Stringer, das ist halt auch irgendeine Pfeife aus Holland, die offensichtlich nicht. Das ist doch der Bösewicht aus Die Hard 1, dachte ich. Das ist der Bösewicht aus Die Hard 1, du hast absolut recht. Und Trainingspartner von Stefan Struve. Also, da treffen sich natürlich die zwei Richtigen, du. Zwei Angstpatienten unter sich. Nee, aber es war jetzt, sag ich mal, auch kein Sieg, der jetzt für mich Maldonado plötzlich zu einem Contender in dieser Division macht. Also, zum Vergessen. Da war genauso, auch das Aftermath wieder das Beste, oder? Bitte? Als dann Samuel Jackson noch auf dem Käfig saß. Stimmt, das gab's ja noch. Das habe ich mir hier auch notiert. Maldonado feiert mit Anderson Silva auf dem Käfig. Samuel Jackson, sagst du zu ihm mittlerweile. Ja, darfst ja, du das? Ja, weil das alles Die Hard war. Also ich habe gedacht, ich gucke Stirb langsam 5 oder so. Es war alles ein bisschen seltsam. Ja, es war ein schöner Moment, weil die Crowd halt nochmal richtig abgegangen ist. Und ja, man freut sich ja, wenn man so ein brasilianisches Event sieht und dann bekommen die Zuschauer oder ja, die Zuschauer in der Halle auch das zu sehen, was sie sehen wollen. Ja, Darren Elkins gegen Lucas Martins. Es war im Endeffekt ähnlich wie der Phil Davis Glover Teixeira Kampf. Darren Elkins hat sich da einen Sieg ergrindet. Lucas Martins hat vielleicht noch ein bisschen, war noch ein bisschen aktiver als Glover Teixeira in seinem Kampf gegen Phil Davis, aber hat im Endeffekt auch keine so richtige Antwort gewusst auf das Wrestling von Darren Elkins, das einfach zu gut war, für Lucas Martins. Mit der komischen Decision muss man vielleicht auch nochmal hier kurz ansprechen. Weiß ich auch nicht, was sich der Punktrichter gedacht hat. Also eigentlich, ich denke mal, Paddy, du wirst es eh nicht sehen, 30-27 für Elkins. Unter ja, Umständen kann man also, eine Runde, kann man vielleicht Lucas Martins geben, aber es gab wirklich einen Punktrichter, der alle 3 Runden Lucas Martins gegeben hat. Das die werden die wieder verwechselt haben. Das hörst du ja immer öfter, dass die einfach die Kämpfer verwechseln, was ja einfach schon Wahnsinn ist. Anders kann man sich nicht erklären. Aber die Bogenrufe waren gut. Darren Elkins ist halt auch wieder so ein Typ, der jetzt da einen möglichen Prospect da aus dem Rennen nimmt mit Lucas Martins, den ich eigentlich ganz gut gemacht, fand ich immer ganz gut, den Typ so. Aber ja, Darren Elkins ist auch so ein Gatekeeper für die unteren Regionen, sage ich jetzt mal. Und ja, ist halt immer das Problem, wenn du als Striker, als Typ, der mehr von seinen Kickboxing-Skills lebt und Taekwondo-Skills, dann auf einen Wrestler triffst, der das Ding halt so durchzieht und so dich, also so eine Decision halt einfach sich ergrinden kann, sage ich jetzt mal. Also das ist immer ein bisschen scheiße. Kotzt mich so ein bisschen an. Aber gut. Es reicht, ja. Es reicht letzten Endes. Was haben wir sonst noch hier? Jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir noch? Benil Dariush gegen Thiago Ferreira. 3x30-27 Sieg für Benil Dariush. Ja, da kann man eigentlich, es war, glaube ich, auch kein sehr unterhaltsamer Kampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jorgensen war ganz interessant gegen Wilson Reyes. Magny können wir ganz kurz noch erwähnen vielleicht, dass er seinen 5. Sieg in diesem Jahr einfahren konnte gegen William Patolino, habe ich heute gelernt. Patolino heißt auf Brasilianisch oder ist die brasilianische Verwandte, nicht Verwandte, sondern Variante von Daffy Duck. Das fand ich ganz gut. Also wenn du mit dem Namen reingehst, dann hast du nichts zu verlieren. Nee, da hast du wirklich nichts mehr zu verlieren. Aber natürlich beeindruckend von Neil Magny, dass er jetzt da 5 Siege in einem Jahr einfährt und danach noch nicht mal interviewt wird. Da habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Davor haben sie so Zeit geschindet mit ins Studio schalten und wir zeigen 200 Mal dieselbe Promo für das Event heute Abend und so. Und ich hätte eigentlich dann schon mal gern was von Neil Magny gehört. Zu seiner, oh, schön, dass jetzt hier nochmal das Telefon klingelt. Das ignorieren wir einfach. Ja, also, das wird jetzt halt einfach weiter klingeln. Ja, bist du dran, gehst und sagst Pizzabude. Hey, bis vielleicht jemand von meiner Familie sich bereit erklärt, ja, ich gehe doch mal kurz ran. Einen Moment. Es ist immer wieder schön. Wenn wir jetzt ganz leise sind, hören wir wieder Fetzen aus Wikis Privatleben. Man muss manchmal dann doch ein bisschen energisch nachsetzen bei mir hier zu Hause, dann funktioniert das schon. Also Telefon aus dem Fenster geschmissen. An Kopf von der Frau. Na ja, gut. Das ist ja vollkommen legitim. Jan Cabral gewinnt gegen Kutani. Kutani, der immer irgendwie aussieht, dass er aber nicht in die UFC gehört. Also jedes Mal, wenn der zum Octagon kommt, hast du das Gefühl, dass er völlig überwältigt ist von dem, was da vor sich geht. Achso. Ja, das ist, weiß ich, war aber ein schönes Finish. Also das war dann kompromisslos, als er dann erstmal halbwegs die Backmount hatte. Ja, das war ein ungefährdeter Sieg für Jan Cabral und leider Gottes aber halt auch kein Gradmesser. Also kannst du jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich einer ist, den man auf dem Schirm haben muss. Wird uns ja so ein bisschen suggeriert, als wäre er möglicherweise jemand, den man ein bisschen beobachten sollte, aber ja, das Ding gegen Kutani, das ist für den Arsch gewesen. Was ich vorhin noch vergessen habe bei dem Neil Magny-Kampf, ist, dass der Cutman ja hier Daffy Duck erstmal volle Kanne Vaseline ins Auge geschmiert hat. Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe den Kampf so leicht nebenbei geguckt, weil er halt ja nicht so pralle war und dann habe ich nur gesehen, dass er ein bisschen komisch. Ja, er hat ihn praktisch so eingeschmiert vorm Kampf, wie man es halt so kennt. Und dann hat er ihm erstmal volle Lotte so ein Batzen Vaseline ins Auge geschmiert. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, you got one job. Und gut, hat er nicht hinbekommen. Dazu muss man auch noch sagen, Anderson Silva, sein Entrance in die Halle, der wurde uns auch nochmal gezeigt. Und ich glaube, da war die Stimmung ähnlich gut wie dann beim Main Event. Das muss man an der Stelle auch nochmal kurz mit erwähnen. Was haben wir sonst noch gehabt? Den Scott Jurgensen-Kampf hast du schon gerade angesprochen. Mit dem Sieg von Wilson Hayes. Aber hast du diesen Crit gehört? Hast du das Bild von Scotty Jurgensen gesehen, was er Habe ich schon retweetet. Oh mein Gott. Wahnsinns Bodykick, also ein Legkick an den Körper, gegen den Körper von Scott Jurgensen, der dazu geführt hat, dass Scott Jurgensen zum Boden musste und dann via was war denn das? Triangle Joke. Arm Triangle, genau, besiegt wurde. Fand ich schon, also ich meine, Scott Jurgensen bin ich eh nicht der große Fan von und der hat auch viel eingebüßt, war ja mal WEC Champion, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht WEC. Nee, aber er war mal wirklich sehr gut. Er war Contender, glaube ich, für einen Titelkampf in der WEC, aber er war auch irgendwann, hat er mal irgendeinen Titel gewonnen auf irgendeinem Parkplatz. Ja, ich glaube, ihr müsst boxen. Ja, aber immerhin. Aber Wilson Hayes hat mich beeindruckt in diesem Kampf. Also habe ich übrigens gleich bei uns in den Rankings dann direkt auf Platz 10 gestellt. Ja, muss man, finde ich, schon mal im Flyweight unter Beobachtung stellen, sage ich jetzt mal. Guter Kampf von ihm. Andre Philly, einer von Team Alpha Male, gewinnt gegen Felipe Arantes, oder wie wird er ausgesprochen? Aranches? Aranches, bestimmt Aranches. Ja, bestimmt, muss richtig sein. Muss richtig sein, ja, war okay. Gilbert Burns, das war auch noch ein guter Sieg gegen Christos Giagos, via Armbar in der ersten Runde. Und bei Gilbert Burns ist es ja so, dass der wirklich, also das ist wirklich jemand, der fürs Lightweight als möglicher Titelkandidat vorgesehen ist. So muss man es, glaube ich, dazu sagen. Ist von 170 Pfund runtergegangen ins Lightweight, trainiert bei den Black Syrians, wird von Vitor Belfort, Tyron Spong und Henry Hoof trainiert, natürlich dann auch noch mit Rashad Evans zusammen. Und man hat wirklich große Erwartungen in Gilbert Burns. Und die hat er so ein bisschen gegen Christos Giagos auch, ja, sag ich mal, bestätigt, dass man die haben kann. Und das war schon stark, was er da gezeigt hat. Also mal gucken, ob er mal einen Test kriegt oder ob er jetzt noch ein, zwei Aufbaugegner kriegt, ob man ihm dann vielleicht mal wirklich einen größeren Test gibt. Ja, wenn er vielleicht ein bisschen ja verbal mehr gezeigt hätte, dann könnte er da auch schneller einen besseren Gegner bekommen, weil das ist natürlich die Frage jetzt. Christos Giagos war, glaube ich, auch so ein Typ, der kurzfristig eingesprungen ist und definitiv nicht die Skills eines Gilbert Burns hatte. Wobei man sagen muss, dass im Stand hat Giagos noch ganz gut mithalten können. Aber wenn es dann zum Boden ging, da waren zwei verschiedene Level, kann man sagen, zwei Ligen, zwei unterschiedliche. Und der erste Kampf war Tony Martins, der gegen Fabrizio Camus gewinnt, via Kimura Submission. Und ja, Tony Martins, kann ich noch nicht so viel mit dem anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, und es waren viele Kämpfe, die, ja, was heißt belanglos, aber war halt ein paar Kämpfe, wo du dann nebenbei geguckt hast und dachtest, jo. Es war insgesamt eine unterhaltsame Card, hat Spaß gemacht, fand ich, also es war definitiv nicht langweilig. Und die Crowd war eigentlich immer ganz gut mit dabei, außer bei diesen zwei Wrestling-Matches, muss man ja fast schon sagen. Aber ja, ich fand, war ein schönes Event nach dieser etwas längeren Pause, die es ja heutzutage nicht mehr oft so gibt in der UFC. Also ich war, wie gesagt, ich habe mit dem Main-Event angefangen und ich hatte echt gute Stimmung danach. Also es war ein Kampf, wo man echt wo ich vorm Rechner gesessen habe und ich fand es einfach spannend. Mit ich der Stimmung eben, echt gut. Ja, Entschuldigung. Du warst schon fertig. Ich habe schon meine Rankings abgegeben. Man muss ja immer bis Sonntag 12 Uhr oder 24 Uhr oder 0 Uhr, wie auch immer, amerikanischer Ostküstenzeit seine Rankings an die UFC schicken. Und das habe ich gemacht und ich habe nicht allzu viel geändert. Außer bei den Pound-for-Pound-Rankings ist jetzt bei uns Jose Aldo auf 4, hat Ronda Rousey abgelöst. Jose Aldo damit auf 4 hinter Whiteman, Velasquez und John Jones. Bei Velasquez muss man vielleicht dann auch nochmal sich überlegen, ob der nicht mal langsam seine 2 wieder unter Beweis stellen muss. Also aber ich bin auf UFC bin ich gerade, da ist jetzt Jones, Aldo, Johnson, Whiteman, Velasquez. Ja, die sind, also im Endeffekt sind es dieselben 4 wie bei uns, nur in leicht geänderter Reihenfolge. In der Light Heavyweight Division habe ich jetzt mich dafür entschieden, Phil Davis auf die 5 zu stellen. Hinter Daniel Cormier, Alexander Gustafsson, Anthony Johnson und Rashad Evans. Glover Teixeira ist bei mir auf der 6 und Ryan Bader auf der 7. Der Rest ist unverändert. Und Flyweight, habe ich ja schon gesagt, ist Zach Mikowski rausgeflogen auf der 10 und Wilson Hayes ist jetzt bei mir auf der 10 drin. Ansonsten gab es, glaube ich, für die Rankings keinen relevanten Kämpfer. Vielleicht ganz kurz noch was zu Chad Mendes. Für mich ist er die Nummer 2, also da muss ich nicht irgendwie, keine Ahnung, Cub Swanson hochziehen oder so. Für mich ist Chad Mendes hinter Jose Aldo definitiv die Nummer 2, also die Nummer 1 dann sozusagen im Featherweight. Der Gewinner aus dem Swanson-Edgar-Kampf wird wahrscheinlich formal eh wieder auf die 2 gesetzt, beziehungsweise auf die 1 dann, einfach nur, damit du es verkaufen kannst. Ja, ja. Aber gut, wie du schon sagst, also Mendes ist der Einzige, der gegen Aldo halbwegs gut aussieht. Bis jetzt. Bis jetzt. Muss man das ja sagen. Ja, stimmt. Mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird. So, und dann gibt's natürlich auch noch ein paar News und die sind gar nicht so unwichtig, möchte ich mal sagen, denn ich erinnere mich, als es für den Mexiko Pay-Per-View UFC 180 diese große Pressekonferenz gab und einer der Journalisten Dana White gefragt hat, was passiert eigentlich, wenn Cain Velasquez sich noch verletzt? Wird dieses Event dann trotzdem in Mexiko stattfinden? Und Dana hat sofort gesagt, der Typ soll hier sofort rausgehen. Er soll ihm keine Angst machen, denn wenn das passiert, haben sie richtige Probleme. Genau das ist dann passiert. Ich glaube, am Dienstag oder am Mittwoch hat sich Cain Velasquez verletzt. Das rechte Knie hat er sich verletzt. Wird am Dienstag operiert. Mal ganz kurz was zu der Verletzung. Er hätte die Verletzung auch aussitzen können. Es ist eine ähnliche Verletzung, wie sie Daniel Cormier erlitten hat, sein Teamkollege, also auch am Kreuzband wo irgendeine Verletzung. Und er hatte jetzt zwei Möglichkeiten, das ein bisschen auszusitzen und versuchen, dass sich das Ganze praktisch von alleine reguliert oder einen leichten Eingriff über sich ergehen zu lassen. Und er hat sich für den Eingriff entschieden. Das wird ihn bis März außer Gefecht setzen, beziehungsweise im März kann er dann wieder kämpfen. Also es wird ihn nicht bis März außer Gefecht setzen, aber bis dahin inklusive Camp könnte er dann wieder antreten. Und das wiederum führt dazu, dass sich die UFC dazu entschieden hat, einen Interimstitelkampf zu veranstalten. Mit Sicherheit auch ein bisschen, wurden sie dahin auch gezwungen, um halt diese UFC 180 Card besser verkaufen zu können. Und Mark Hunt, man soll es nicht glauben, aber Mark Hunt bekommt tatsächlich einen UFC Heavyweight Titelkampf gegen 2014. Fabrizio. Ja, in 2014. Gegen Fabrizio Werdum und Mark Hunt hat auch schon gesagt, alles kein Problem, er besiegt Fabrizio Werdum. Das einzige Problem ist der Weight Cut. Denn Mark Hunt wiegt aktuell 137 Kilo wiegt er aktuell. 302 Pfund sind das umgerechnet und er muss noch 37 Pfund verlieren in den nächsten 2-3 Wochen. Zweimal also, nicht zu McDonald's, dann hat das. Der wahrscheinlich eine Woche nicht zu McDonald's gehen, dann ist er da runter. Paddy, was ist deine Meinung zu diesem Interimstitelkampf? Dieser Kampf ist absolut geil. Also ich habe glaube ich auch sofort geantwortet, wie du das gepostet hattest. Ich freue mich riesig drauf, aber an sich ist das natürlich ein Witz. Ganz ehrlich, aber du hast halt Velasquez, dann hast du Dos Santos, die alles weggemäht haben. Werdum hat den Vorteil, dass er halt lange in der UFC jetzt unbesiegt ist, beziehungsweise er war ja lange weg. Also ihn kannst du wirklich schon legitim verkaufen. Jeder freut sich für Mark Hunt, aber vom Sportlichen her ist es natürlich, kann es eigentlich nicht sein. Auch wenn er seine Winning Streak hat, wenn man überlegt, wie Hunt gegen Dos Santos aussah. Also ich finde es super lustig, aber es ist... Das Ding ist, warum hat man nicht Dos Santos genommen? Also, das wäre eigentlich die Nummer 2. Ich weiß nicht, wie fit Dos Santos mittlerweile ist. Hat er nicht demnächst auch einen Kampf oder so? Aber der hatte doch die Hand auch verletzt. Ich weiß nicht, wo seine Stadt ist. Er hat doch jetzt den Kampf gegen Stipe. Ja, genau. Mal gucken, wann der den Kampf hat gegen Stipe Miocic. Vielleicht will man ihn auch einfach noch ein bisschen von Velasquez fernhalten nach den beiden Kämpfen. Am 13. Dezember hätte er den Kampf, also das wäre dann einen Monat später. Vielleicht braucht er den Monat auch einfach noch. Kann natürlich sein, aber wie du schon sagst, es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, man möchte jetzt nicht gleich wieder den Velasquez-Kampf, unter Umständen besiegt Dos Santos dann Werdum und dann hast du halt gleich wieder den Velasquez-Kampf. Aber für mich wäre eigentlich Dos Santos, wenn er fit wäre, der richtige Gegner für Werdum. Aber wie du richtig sagst, diesen Handkampf finde ich auch hervorragend und es wird spannend sein, weil Mark Hunt einfach jederzeit die Möglichkeit hat, Fabrizio Werdum auszunocken. Und ich bin sowas von auf Mark Hunts Seite. Ja, ich glaube halt, es werden die spannendsten zwei Runden in der Heavyweight-Geschichte werden, weil länger, glaube ich, wird dieser Kampf nicht gehen, so oder so nicht. Weil Hunt fällt entweder nach zwei Runden von alleine um oder er hat Werdum ausgenockt. Also wenn er auf Werdum fällt, hat er auch gewonnen. Das könnte natürlich gut sein, aber spannend ist der Kampf. Ein bisschen schade ist es natürlich für die komplette Card. Diego Sanchez fällt jetzt auch noch aus. Zuerst ist Joe Lauzon ausgefallen, also Diego Sanchez Gegner. Dann hat sich Diego Sanchez verletzt, fällt also auch aus. Nochmal jemand, der eigentlich wichtig ist für diese Card. Dann der Hometown Boy fällt aus mit Cain Velasquez. Ist ein bisschen ein unglücklicher Start in Mexiko für die UFC, glaube ich. Ja, man hat sich so viel vorgenommen und kommt jetzt mit so einer Card dahin. Weiß man, red du. Ich habe mir auch heute gedacht, als ich die Card auf unsere Seite gestellt habe, habe ich mir so gedacht, okay, also so eine richtig fette Card haben sie bis jetzt noch nicht am Start. Und wenn ich jetzt hier direkt mal gerade drauf gehe. Die liest sich wie die Prelims nach dem Hauptkampf. Ellenberger Gästelum ist noch okay, aber alles danach. Also man kann sich diese Card jederzeit angucken auf mmaradio.de/UFC180, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und wie du sagst, Ellenberger Gastelum ist noch interessant. Die Nummer 8 gegen die Nummer 11 im Welterweight. Lamas gegen Bermudez ist mit Sicherheit ein unterhaltsamer Kampf, weil man hofft, dass Bermudez halt seine Winningstreak fortsetzen kann. Aber dann Edgar Garcia gegen Hector Urbina. What the fuck? Ich kenne die Leute nicht. Das zieht alles. Also es ist, wenn du drauf guckst, ist es für dich doch keine große Pay-Per-View-Card, oder? Bis jetzt nicht. Das ist einfach. Mal gucken, was sie noch dazu packen, weil es sind ja bislang nur 6 Kämpfe, dabei wird es nicht bleiben. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen für die UFC. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann die zweite große News diese Woche. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass uns Dennis Siver, wir haben es vorhin schon angesprochen, auf Conor McGregor treffen wird. Das Ganze findet in Boston statt, Anfang Januar, ist eine Fight Night, ist ein Main Event. Und ich habe es gerade vorhin schon angedeutet. Für mich ist das keine unlösbare Aufgabe für Dennis Siver, weil er insgesamt einfach, glaube ich, einen Schlag einstecken kann, einen Punch vertragen kann und nicht gleich zu Boden geht und weil er ein gutes Ground Game hat, das hat er gezeigt in Stockholm, fand ich. Da hat Conor McGregor seine Probleme gehabt, muss man dazu sagen, wird sich auch weiterentwickeln, der Typ. Dazu gibt's natürlich, dass die beiden auf Twitter ab und zu mal so ein bisschen Beef hatten und so. Das könnte eine interessante Aufgabe für Conor McGregor werden. Nichtsdestotrotz, er muss diesen Kampf natürlich gewinnen. Dennis Siver ist zwar ein guter, aber wenn ich den Titel irgendwann tragen möchte, kann das nicht sein, dass ich gegen Dennis Siver verliere. Man weiß halt einfach nicht, wie gut McGregor wirklich ist. Immer noch nicht. Irgendwie, man wird aus seinen Kämpfen einfach nicht schlau. Obwohl er ja jetzt einige Kämpfe schon hatte, kann ich immer noch nicht einschätzen, ist er wirklich so gut? Ist es noch Verblendung drumherum? Also, ich glaube, bis er wirklich mal vor Aldo steht und dann vielleicht nach 10 Sekunden ausgenockt wird, kann ich es echt noch nicht sagen. Eigentlich muss er ihn gewinnen, wie du sagst. Er müsste ihn vielleicht sogar locker gewinnen, so wie er es zumindest jetzt aussieht. Aber Siver hat halt Power. Das Problem ist einfach, dass selbst nach diesem Kampf gegen Dustin Poirier hat man so irgendwie das Gefühl gehabt, ja, okay, hat er ein bisschen komisch getroffen und so. Und vielleicht war es doch hinterm Ohr. Und der Kampf gegen Diego Brandão hat man sich überlegt, ja, sah ein bisschen komisch aus. Brandão war nicht hundertprozentig fit, war nicht mit dem Kopf richtig da und hat sich so ein bisschen beeinflussen lassen von den Fans. Also man findet immer noch so ein Schlupfloch, um Conor McGregor nicht den Respekt entgegenzubringen, den er vielleicht verdient hat. Also, was heißt vielleicht? Er hat ihn mit Sicherheit verdient. Und ich finde, jetzt hat er eine richtig gute Aufgabe, sich, sag ich mal, auch auszuzeichnen. Cub Swanson hat gegen Dennis Siver einen tollen Kampf gezeigt. Also, da kann er vielleicht einfach mal beweisen, dass er es noch besser drauf hat als Cub Swanson. Und ich glaube, Cub Swanson hat Dennis Siver auch gefinisht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, ich meine, Punches. Ich bin auch nicht gerade nicht ganz sicher, aber ich meine ja. Also da ich kann weiß, einfach, dass es eigentlich ein guter Kampf war auf jeden Fall. Ja, richtig, das war auch Fight of the Night damals. Also da kann er aber einfach sich jetzt nochmal auszeichnen und es war eine Decision. Nee, Quatsch, gegen Dustin Poirier war es eine Decision, gegen Dennis Siver hat Cub Swanson via TKO in Runde 3 gewonnen. So war's. Es war auf der Silver Whiteman Card UFC 162, jetzt konnte man das auch noch erklären, ja. Ja, aber es ist definitiv eine interessante Aufgabe für Cub Swanson und Dennis Siver hat ja für Conor McGregor und Dennis Siver hat ja nichts zu verlieren. Für ihn wäre es der größte Sieg in seiner Karriere und würde ihn sofort in, ja, vielleicht nicht in Titelreichweite bringen, aber definitiv mal in diese Top 5. Stell dir vor, der knockt ihn aus. Jetzt stell dir mal vor, es gibt den Roundhouse-Kick und der knockt ihn einfach in der ersten Runde aus. Das wäre grandios. Ich guck mal gerade, Dennis Siver hat schon ewig keinen mehr ausgenockt, sehe ich gerade. Sein letzter Knockout-Sieg war bei UFC 105 gegen Paul Kelly. Zweite Runde TKO, Spinning Backkick. Ah, ja, man weiß auch nicht, wie Siver zurückkommt, ne? Ja, der Kampf gegen Charles Rosa war jetzt auch nicht so, dass ich denke, der Stannis Seaver jetzt nochmal einen richtig geilen Run startet in der Featherweight Division. Es war ja schon so, dass Charles Rosa ihm definitiv Probleme bereitet hat. Er hat das Ding zwar gewonnen, gar keine Frage, aber man hat sich so gedacht, okay, Charles Rosa hier, 6 Days Notice oder so, da muss Stannis Seaver eigentlich leichtes Spiel haben. Dafür war es dann doch eine schwere Aufgabe gegen Manny Gimbulian, sah wiederum sehr gut aus, aber da hat er auch Wachstumshormone bis zum Anschlag drinne gehabt. Wer weiß, was das dann nochmal ausgemacht hat. Hochinteressanter Kampf aus meiner Sicht und der wird natürlich von MMA Radio voll und ganz mitbegleitet. Vielleicht können wir ja mit Dennis Seaver mal sprechen. Ich habe jetzt mal eine E-Mail geschickt an unsere Ansprechpartnerin in der UFC, ob vielleicht Dennis Seaver mal Lust hätte, hier bei MMA Radio, weiß ich nicht, mal so irgendwie so eine Pay-Per-View-Ausgabe mitzuwirken. Da brauchst du ja einen Deutsch-Deutsch-Dolmetscher. Ja, also wir trinken einfach, ich trinke einfach davor eine Flasche Wein, dann verstehe ich alles, glaube ich. Das könnte klappen. Ja, mal gucken. Also ich finde es großartig für uns deutsche Fans, dass einer der momentan am meist gehyptesten UFC-Fighter auf einen Deutschen trifft. Also das müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen genießen dürfen. Glaubst du, das gibt einen kleinen Media-Bass so im Deutschen? So Bild und so? Meinst du, dafür da kommt müsste der Kampf. Dafür müsste der Kampf, glaube ich, in Europa sein. Ich glaube, dadurch, dass der in Boston ist, wird da wenig kommen. Ich glaube nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Dennis Seaver einen großen Stellenwert in der Mainstream-Presse hat. Also nee, er wird ganz ganz schön ignoriert, ne? Wenn man überlegt, dass ja doch so das letzte Jahr MMA in Deutschland halbwegs größer wurde. Dennis Seaver kam da nicht wirklich vor. Ich glaube, ein Bild-Zeitungsinterview, wenn Nick Hain jetzt so einen Kampf gehabt hätte, dann könnte es sein, dass da ein bisschen mehr Bass erzeugt worden wäre. Als ich das gelesen habe, dass es diesen Kampf gibt, habe ich sofort gedacht, okay, das ist der erste Main Event für die Europacard 2015. Und dann habe ich sofort gehofft, oh, vielleicht gibt es den Kampf ja in Berlin. Weißt du, das war so erst mein Gedanke. Und ja, dann ist es dann doch Boston. Macht natürlich auch Sinn, ist ja... Ja, das ist natürlich wieder super für McGregor, ne? Dass sie ihn jetzt in Boston helfen lassen. Also die UFC pudert ihm ja schon so ein bisschen den Arsch, muss man ja sagen. Eine Irland-Hochburg. Also die machen ja alles, da wird eine Stimmung sein. Dann noch der böse Deutsche, ist ja besser als jeder Film. Das wird großartig werden, das kannst du aber definitiv annehmen. Was ist sonst noch passiert? Muss ich mal hier gucken. Henry Cejudo wird auf Dustin Kimura treffen bei UFC on Fox 13. Warum sage ich das? Das Judo war ja genau. Und das war, glaube ich, die Geschichte, als Cejudo war einer der Typen neben Hannon Brown, der das Gewicht nicht erreichen konnte bei dieser, was war das, UFC 177, oder? War das? Ja, ist das nicht schon zwei? Ach nee, das letzte war eine Fight Night. Ja, kann sein, dass sogar 177 war. Irgendwie so. Und der wird jetzt also auf Dustin Kimura treffen. Deswegen ganz interessant. Eric Silva kommt wieder zurück nach seinem unglaublichen Matt Brown Kampf. War das der letzte Kampf von Eric Silva eigentlich? Ich glaube doch. Gucken wir kurz mal nach. Und der trifft, wann trifft er denn auf Mike Rhodes? Bei UFC Fight Night 58. Wahrscheinlich ist das irgendwas in Brasilien. Ich gucke das nebenbei hier gerade mal nach. Und hört sich so nach einem Gimmickampf wieder an. Um ihn einfach Mike Rhodes ist schon ein guter Kontrahent. Also die letzte Niederlage von Eric Silva war auch sein letzter Kampf gegen Matt Brown, wie gesagt. Und Mike Rhodes ist ja jemand aus dem Lager. Jetzt muss ich mal gucken. Der Rhodes ist ja nicht der Bruder von Goldust? Ja, aber der tritt aktuell Stardust natürlich an in der WWE. Das müsstest du aber eigentlich wissen. Nee, ich habe den nicht erkannt unter der Maske. Also. Ach so. So gut geschminkt ist der. Schockiert. Genau, es ist Anthony Pettis Teamkollege, Mike Rhodes, bei Rufus Sport, hat auch schon zwei UFC-Fights gehabt, beide verloren. Er gilt aber als Prospect, also mal gucken, ob er hier für Eric Silva irgendwie eine Gefahr darstellt. Mit Sicherheit ein wichtiger Kampf für Eric Silva und auch für Mike Rhodes. So Politely trifft auf Walt Harris, denn So Politely's Gegner, in zwei Wochen ist das Ganze in Sydney, auf der Fight Night in Sydney, ist ausgefallen. Interessant bei der ganzen Geschichte, warum ich das jetzt hier erwähne, ist, dass Walt Harris, glaube ich, zwei Wochen vorher entlassen wurde von der UFC und dann also wieder direkt eingestellt wurde, weil es im Heavyweight sonst niemanden gibt, der da antreten könnte. Finde ich auch nicht schlecht. Ronda Rousey gegen Kat Zingano wurde jetzt bestätigt für UFC 182. Das ist die Jon Jones gegen Daniel Cormier Card. Und da ist also Ronda Rousey mit dabei. Das könnte eine großartige Buy-Rate werden für die UFC, wenn sich nicht noch jemand verletzt. Klopf auf Holz. Singano gegen Ronda Rousey, mit Sicherheit das Beste, was man gerade im Women's Bantamweight auf die Beine stellen kann, oder? Danach gibt's nichts mehr. Also wenn die beiden jetzt gekämpft haben, dann weiß ich, sehe ich keine Herausforderung mehr. Singano ist für mich die einzige von die überhaupt sich wirklich vielleicht mal gefährden könnte, muss man in Anführungszeichen sagen. Irgendwie ist so ein Knistern jetzt in der Leitung gerade. Entweder muss man an deinem Mikrofon rumdrehen, da an dem Ding, oder deine Leitung ist gemein zu uns. Es kann sein, dass die Leitung war. Jetzt alles wieder da. Es ist wieder besser. Noch nicht gut, aber besser. Okay. Batch Korea. Ach nee, ich mache jetzt erstmal mit diesen Kämpfen weiter, dann haben wir das nämlich durch. Chris Weidman gegen Vitor Belfort wurde ebenfalls jetzt festgelegt auf UFC 184. Jetzt fragst du dich natürlich, wann ist UFC 184? Das müsste eigentlich dann im März rum sein. Wann ist denn UFC 184? Das müsste wahrscheinlich im März rum sein. Ich ist 184. Sollen wir Überbrückungsmusik machen? Nee, wir sagen uns einfach, dass es im März wäre. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. März. Januar ist es im Also deine Leitung, die ist gemein zu uns, du kannst mir sagen, was du willst. Deswegen machen wir hier schnell weiter, damit wir das beenden können. Tor Tröng, viele werden ihn nicht kennen, aber vielleicht hat er der eine oder andere Ultimate Fighter geguckt. Von daher kennt man ihn und natürlich von der letzten Fight Night in Stockholm. Beendet seine MMA-Karriere, er hat eingesehen, dass er da nicht hingehört in die UFC und in unteren Ligen möchte er nicht antreten. Und beendet seine MMA-Karriere. Ein ganz trauriger Moment, muss man natürlich dazu sagen. Dann habe ich kurz schon angesprochen, Batch Korea gegen Misha Tate. Diesen Kampf könnte es geben, denn Misha Tate hat via Twitter versucht, diesen Kampf sich irgendwie zu ergaunern. Batch hat gesagt, ja, das ist eine ganz miese Nummer hier eigentlich gerade von Misha Tate, weil sie merkt halt, also Misha merkt halt, dass Batch ganz gut ankommt gerade und als mögliche Kontrahentin für Ronda Rousey ins Gespräch kommt. Und jetzt möchte Misha Tate einfach dazwischenfunken, ein bisschen von dem Hype abhaben und gegen Batch kämpfen. Aber Batch hat gesagt, kein Problem, ich knock auch Misha aus. Schön. Wäre aber ein interessanter Kampf. Also von den Rankings her macht der Kampf schon Sinn, Batch Korea gegen Misha Tate, würde ich sagen, oder? Ja, was willst du sonst mit Misha Tate machen, ne? Also ja, und auch mit Batch Korea macht eigentlich Sinn. Dann hat sich Dana White zu Wort gemeldet und hat gemeint, es wäre mal interessant, einen 100% fitten Brock Lesnar in der UFC zu sehen. Mhm. Was die Gerüchte so ein bisschen angeheizt hat in Richtung, was passiert mit Brock Lesnar, wenn sein Vertrag mit der WWE im April 2015 ausläuft? Frage ich dich mal ganz konkret, würdest du dich freuen, wenn wir Brock Lesnar nochmal in der UFC sehen? Ich hätte mich gefreut, wenn er nicht schwer erkrankt wäre, ihn weiterzusehen. Aber jetzt, wo er wieder raus ist und vom Wrestling wieder zurück, glaube ich nicht, also ich möchte es nicht sehen. Ich fand ihn wirklich immer beeindruckend, aber ich möchte es nicht sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, denn wenn sie ihm dann so unterklassige Gegner geben, die er dann vielleicht wirklich weghaut, ist auch nicht interessant. Und gegen die halbwegs Top 5 hat er einfach keine Chance mehr, denke ich nicht. Ich will es deswegen sehen, weil es, glaube ich, halt so ein denkwürdiges Event wäre. Wobei dann natürlich der Kampf an sich, das könnte eine eklige Angelegenheit werden. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie bei Axel Schulz Comeback damals, aber es könnte sein, dass der dann, dann musst du einen fetten Kampf machen. Frank Mir hat sich ja schon zu Wort gemeldet, da hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Aber irgendwie gegen Junior dos Santos oder so, ja. Aber da glaube ich halt, dass es echt schwer wird. Wahrscheinlich ja. Aber ich möchte ihn halt nicht gegen irgendeinen Vogel Walt Harris oder was weiß ich, So Polily sehen oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss schon ein geiler Kampf sein. Eigentlich brauchst du auch irgendwie einen großen Namen, der vielleicht schon so ein bisschen über sein Zenit hinaus ist auch. Das wäre jetzt was. Also sag mal Marke Kultur, aber jetzt nicht wirklich Kultur, nur so von der Art her brauchst du auch so einen Halbzeitkämpfer eigentlich. Ja, wer mir natürlich sofort in den Kopf kommt, ist Josh Barnett. Aber ich glaube, da sieht Lesnar auch schlecht aus. Aber hast du recht, aber Barnett weiß ich nicht, wie sehr der dann ziehen würde vom Namen her. Da wird Overeem immer noch mehr ziehen. Ist ein guter Name für die USA. Also das sowas könnte interessant werden. Der Kampf könnte halt nicht ganz so interessant sein. Ja, also ich gebe Dana recht, es wäre interessant, ein Brock Lesnar 100% fit zu sehen, aber vielleicht dann auch nochmal 5 bis 6 Jahre jünger wäre vielleicht dann auch nicht so schlecht. Und da haben wir schon ein Problem, das werden wir in diesem Leben nicht mehr erleben, dass sich jemand 5 bis 6 Jahre jünger machen kann. Außer, und wie er aussieht, könnte es auch ein Problem geben, wenn er in einen Becher pinkeln muss. Da sind wir schon bei dem Thema. Zeit. Es gibt nämlich noch jemand, der sich jünger machen kann. Das ist nämlich Kong Lee. Der hat aktuell ja eine Zeitreise durchlebt. Der ist also eigentlich, glaube ich, irgendwie über 41 ist er, glaube ich. Und hat aber den Körper eines 25-Jährigen angenommen, was natürlich einfach nur durch hartes Training zu erklären ist. Das kennt man ja. Und er wurde, habt ihr ja alle mitbekommen, auf HGH positiv getestet. Hat danach die Testergebnisse einfach mal so ein bisschen in Zweifel gestellt. Da gab es die Geschichte, dass die UFC in einem nicht lizenzierten Dopinglabor die Dopingtests gemacht hat, danach die Blutprobe weggeworfen hat, alles Mögliche. Jetzt musste die UFC die Suspendierung zurückziehen. Kong Lee war ja eigentlich für ein Jahr suspendiert. Die UFC hat sich dafür entschlossen, die Suspendierung aufgrund der Ungereimtheiten für nichtig zu erklären. Hat natürlich einen leichten Beigeschmack, oder Paddy? Ja, vor allen Dingen, ich könnte mir vorstellen, dass entweder geben sie mir jetzt keinen Kampf oder er kriegt einen Kampf, wo man genau weiß, dass er nur verprügelt werden soll. Ja, also, oder was noch geiler gewesen wäre, wenn nachdem die UFC die Suspendierung zurückzieht, Kong Lee sagt, ja, ich beende übrigens meine Karriere. Das wäre natürlich... Als ungeschlagener Meister ziehe ich mich zurück. Ja, das wäre natürlich nochmal ein Schlag ins Gesicht gewesen von Kong Lee. Aber ja, gut, die UFC wird aus diesem Fehlverhalten lernen und ja, mal gucken, ob sie ähnliche Fehler nochmal begehen werden. Ja, das war's soweit, was die News angeht. Das war's soweit, was es mit UFC 179 angeht. Wie gesagt, Dienstag gibt's keine Sendung. Es gibt dann vermutlich nächste Woche Dienstag oder an einem anderen Tag eine Sendung. Das werdet ihr dann in eurem Podcatcher feststellen. Mir hat's wieder großen Spaß gemacht mit dir, Paddy. Achso, ich muss noch was sagen, bevor ich mich bei dir verabschiede. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier mit mir meine Sendung zu machen. Hätte ich nichts dagegen. Ich finde es immer wieder interessant, mit neuen Leuten über die UFC zu sprechen, über News, über Fights, dann vielleicht auch mal im Vorfeld von irgendeiner Fight Night oder einem Pay-Per-View über die anstehenden Kämpfe zu sprechen. Das macht immer viel Spaß. Deswegen schickt mir einfach eine Mail an mail@mmaradio.de, schreibt es auf Facebook, facebook.com/mmaradio.de oder kontaktiert mich auf Twitter @mmaradio.de und sagt mir Bescheid, wenn ihr auch mal Lust habt, an der Sendung teilzunehmen. Jetzt komme ich zu Paddy. Mit dir jetzt mal wieder viel, viel Spaß gemacht und es wird definitiv auch nicht dein letzter Auftritt hier sein. Wir werden uns, denke ich mal, noch häufiger hier wieder hören. Und ja, hast du sonst noch irgendwas? Willst du irgendwas pluggen? Das sagen ja die Profi-Journalisten immer zum Schluss dann, wenn sie einen Gast hatten. Willst du irgendwas pluggen? Gibt's was ganz Wichtiges, das die Hörer unbedingt wissen müssen von dir? Von mir? Nichts, was ins Radio darf? Eigentlich, nö, ich bin zufrieden. Bin immer wieder gerne da. Und ich würde mich riesig freuen, wirklich, wenn ich irgendwie in das Review oder Preview von Hand gegen Verdun kann. Weil, also, da muss ich einfach dabei sein. Ist vermerkt. Und dann guck mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ja, in diesem Sinne sind wir durch. Und ich wünsche euch allen noch ein... Nee, Quatsch, ihr hört's ja gar nicht live. Also von daher wünsche ich euch eine schöne Woche. Ihr werdet es wahrscheinlich am Montag hören. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Radio.